Drohend hat der Wald geraunt, als die Äxte klagen, und die Erde hat gestaunt und Beton empfangen. Tja, entschuldigen Sie, liebe Hörer, aber das war ein Gedicht. Besser gesagt, die erste Strophe des Liedes vom Eisenhüttenkombinat Ost in Fürstenberg an der Oder. Tja, Gedichte und Lieder müssen sein, vor allem an hohen Feiertagen. Und im EKO in Fürstenberg feiern die Genossen Funktionäre. Dem EKO wird der Name J.W. Stalins verliehen. Die vier bereits in Betrieb befindlichen Hochöfen der Hochofengruppe 1 des EKO werden also in Zukunft Stalins Hochöfen heißen. Wenn auch Hochofen 1 sich bereits, trotz seines jugendlichen Alters, um 6 Grad zur Seite geneigt hat. So schief wie der schiefe Turm von Pisa steht Hochofen 1 allerdings noch nicht. Und die Neigung um 6 Grad stören zurzeit weder den verstorbenen Stalin noch die Produktion. Stalins Stadt werden in Zukunft die Wohnblocks der EKO-Stadt heißen. Die, die schon bezogen sind und die, an denen noch gebaut wird. Sie sehen nicht schlecht aus, diese Wohnblocks. Von außen jedenfalls. Innen, nun ja, innen ist es etwas eng. Die Hausfrauen haben sich schon wiederholt darüber beschwert, dass sie beim Kochen in den engen Küchen immer mit den Ellenbogen an die Küchenwände anstoßen. Bei der Planung dieser ersten sozialistischen Stadt in der DDR war auch der Bau von Läden vergessen worden. Aber das sind ja kleine Schönheitsfehler, die keinen überzeugten Genossen davon abhalten sollten, in Stalins Stadt für den Aufbau des Sozialismus zu agitieren. Zweifelhaft ist noch, ob die 15 Holzbaracken, die für die Unterbringung der im EKO arbeitenden Strafgefangenen aufgebaut wurden, den Namen Strafgefangenenarbeitslager Josef Vissarionowitsch Stalin verliehen bekommen. Das ist sehr zweifelhaft, denn keiner der Funktionäre, der heute im EKO über Stalin spricht, wird die Verdienste Stalins um die Wiedereinführung der Sklavenarbeit, um den Einsatz von Strafgefangenen als billige Arbeitskräfte erwähnen wollen. Sehen Sie, liebe Hörer, so ist das. Da wird dem EAW Treptow in Ost-Berlin der Name Stalin verliehen. Die Feierlichkeit hat übrigens rund 60.000 Mark gekostet. Da wird eine werdende Stadt in Stalinstadt umbenannt. Da wird morgens, mittags und abends von Stalin geredet und keiner der vielen Festredner wagt es, über den echten Stalin zu sprechen. Über jenen Stalin, der während der großen Säuberungen und während der Kollektivierung der Landwirtschaft rund 15 Millionen Russen in den Tod jagte. Das war der echte Stalin. Und hier ist seine Stimme. Die Stimme von Josef Stalin. Навязанная нам война создали угрозу для нашей страны. Разбойничьи орды немецких захватчиков. So sprach Stalin am 7. November 1941. Diese Stimme, nicht wahr, liebe Hörer, haben Sie jetzt zum ersten Mal gehört. Sie haben ihn bisher weder über den volksdemokratischen Rundfunk noch von sowjetischen Schallplatten hören können. Wer Stalin hört, so befürchten es anscheinend die Funktionäre, wird nie Stalin gläubig werden. So sprach er, der weise Führer aller Werktätigen, 1941. Vorwärts, sagte Stalin damals, und vorwärts sagte auch DDR-Minister Fritz Seldmann am 18. August 1950, als er in einem Waldgelände an der Mündung des Oder-Spree-Kanals in die Oder bei Fürstenberg die erste Kiefer fällte, wo heute das EKO steht. Wegen des Großbauprojektes EKO haben Fritz Seldmann und Aufbauminister Bolz mehrere schwere Rügen von höchsten Parteidienststellen einstecken müssen. Nichts funktionierte. Weder die Projektierung noch die Materialzufuhr noch die Hochöfen. Nun, wir wollen nicht kleinlich sein, bei jedem großen Bauprojekt gibt es Ärger und Schwierigkeiten. Und im EKO stehen jetzt 4 Hochöfen, die ab März dieses Jahres jedenfalls ihr Tagespensum schaffen. Trotzdem, das Durcheinander beim Bau des EKO ging selbst den Russen über die Hutschnur. Sie schickten zunächst oberschlesische Hüttenwerker nach Fürstenberg und im Frühsommer vergangenen Jahres 2 sowjetische Ingenieure, die das Tohuwabohu im EKO normalisieren sollten. Die Schwierigkeiten in der Materialzufuhr konnten auch sie nicht beseitigen. Auch darüber wird heute im EKO nicht gesprochen werden. Man wird von Stalinstadt und vom Stalinwerk sprechen. Aber wir, liebe Hörer, wir bleiben bei dem Namen EKO. Das ist kürzer. Nur das Lager der Strafgefangenen, das werden wir Stalin-Dorf nennen.